Liebe Rekruten, oder ne, wollen wir heute besser sagen, meine liebe junge Kameraden. Komm, jetzt setzt euch mal erst anständig hin, gerade hier Vordermann, ihr Knallköppe. Ich kann das nicht leiden, diese Unordnung im Glied. So, jetzt hier, bitte. Also, meine liebe junge Kameraden. Ein schöner Tag eures Lebens geht heute Abend zu Ende, denn seit heute seid ihr Soldaten der Bundeswehr. Was ich jetzt hier so erzähle, das hat eigentlich gar keinen Wert, nicht, oder? Wo man sagt, ist nur provisorisch, nicht, weil nämlich unser Kompaniechef heute Nachmittag leider verhindert ist, aber Sie werden ihn im Laufe eurer Dienstzeit schon noch kennenlernen, nicht? Und ich möchte den Mann hier gar nicht vorgreifen, sondern nur mal der allerwichtigste Dinge, nicht, dass Sie da schon mal ein bisschen Bescheid wissen, was hier los ist. Also, ich habe auch oben von der Kammer Bescheid, dass alle vorschriftsmäßig ihre Klamotten gefasst haben. Nicht denken Sie daran, dass sich der deutsche Steuerzahler jeden Stahlhelm, nicht jeden Hosenknopf, den ihr gekriegt habt, von Munde absparen muss. Nicht, und das bestimmt gar nicht gerne tut. Nicht, deshalb gehen Sie sorgsam um mit die Brocken. Nicht, ich habe auch gehört, bei einigen drücken der Stiefel noch, aber kann ich Ihnen aus langjähriger Erfahrung versichern, das gibt sich mit der Zeit. So, jetzt, warum, meine junge Kameraden, seid ihr ab heute Soldaten der Bundeswehr? Nicht, das ist ja eine Frage, die ein denkender Mensch, wie soll ich sagen, nicht, durch sowas unterscheidet man sich ja schließlich von den Tieren. Nicht, und deshalb will ich Ihnen erklären, Sie sind Soldaten, für das Sie der NATO zur Abschreckung dienen. Ne, ist das klar? Und zwar gibt ja zwei Sorten von dieser Abschreckung, nicht, der atomare und wir Panzergrenadiere, nicht, weil wir den Osten da einen sogenannten konzeptionellen Schrecken einjagen müssen, nicht, oder ich will auch mal deutsch sagen, nicht, also wenn der Iwan hier bei uns meinetwegen mit Atomraketen dazwischen funkt, nicht, und sich einbildet, wir täten auch mit Atombomben zurückhauen, dann schlagen wir ihnen Schnippchen und kommen zu Fuß. Nicht? Und dann tut der sich aber ganz schön verjagen, ne? Der Blödmann. Junge, Junge, du, da bin ich aber mal richtig gespannt drauf. Ja, also jetzt, dann ist aber in der deutschen Bundeswehr, nicht, herrscht das Prinzip der inneren Fügung. Was heißt das? Ja, das ist ja nur eine dumme Frage. Die innere Fügung heißt so, weil sich das einer eben mal so ausgedacht hat. Nicht, ist ja klar, nicht, das könnte ebenso gut anders heißen, das wäre dann eine Wichse. Aber ist eben Vorschrift, nicht, dass das Prinzip der Bundeswehr innere Fügung heißt. Nicht, und da könnt ihr euch schon gleich mal ein bisschen dran gewöhnen, hier bei uns beim Militär. Nicht, da heißen manche Dinge, nicht, die haben hier so ganz komische Namen in Anfang. Nicht, zum Beispiel, warum heißt der Lafette Lafette? Ja, weiß kein Aas. Ich persönlich habe mal im letzten Krieg einen Hauptmann danach gefragt. Und wie ich da 3 Tage Bau abgesessen hatte, das gehört ja jetzt gar nicht hierher. Nicht, was wollte ich sagen? Nicht, also eben auch unser ganzer Nachschub, nicht, Versorgungseinheiten, Kantinenbetriebe, alles. Das heißt auch seit dem letzten Krieg Logistik. Ja, und weiß auch kein Mensch. Also das ist dieselbe Sache, nicht, da wie mit dieser innere Fügung. Jetzt aber, was bedeutet der innere Fügung? Nicht, die Frage ist ja gar nicht so dumm, wie Sie vielleicht glauben. Eine innere Fügung bedeutet zum Beispiel, dass man als Ausbilder der Rekruten nicht mehr anscheißen darf wie früher. Nicht, sondern muss man auch bei die hartleibigste Idioten Mensch bleiben, nicht, und die ihre Menschenwürde hochhalten, nicht, oder da schon mal richtig schön pflegen, nicht, alles dieses Grundgesetz, nicht, diese Sachen sind das, nicht, das heißt, wenn einem schon mal so unter 4 Augen der Kragen platzt, nicht, dann ist das ja nicht so schlimm, nicht, da haben sie ja dann sowieso kein Zeuge für, nicht, weil sie ja da mit mir alleine sind, nicht? Naja, warten Sie mal ab, Sie werden Sie ja sehen. So, jetzt gibt es aber noch ein Sprichwort, das heißt Staatsbürger in Uniform. Nicht, da stellen sich manche Leute, wer weiß, was drunter vor, dabei ist das gar nicht so geheimnisvoll gemeint. Sondern Staatsbürger in Uniform ist nur eine Redensart, nicht hauptsächlich für die Zeitungsannoncen, nicht, oder Werbefernsehen, nicht, also so wie dieser Krawattenmuffel, nicht, oder der weiße Riese, nicht, so ist das auch. Und Herrschaften, Staatsbürger in Uniform, nicht, ist eben einfach zu verstehen. Das heißt, dass wir zwar Staatsbürger sind, nicht, aber im Gegenteil zu den Zivilisten gehen wir niemals ohne Uniform, nicht, auch wenn wir Ausgang haben oder wenn wir schon mal heiraten, nicht, bei Kindstaufen, nicht, so Sachen, nicht, tragen wir immer Uniform, für das wir überall schön Eindruck machen, nicht, außerdem erleichtern wir dadurch die Feldjäger der Arbeit, nicht, wenn die abends mal Kneipenrazzia machen, nicht, dann wissen sie schneller Bescheid. Nee, aber ich möchte nochmal genau hinweisen, es besteht kein Zwang, für Außerdienste Uniform zu tragen. Aber es wird hier bei uns stillschweigend erwartet, nicht? Also, dass sie da keiner von ihnen erwischen lässt, nicht? Ja, ich hoffe, also, das ist jetzt auch alles, nicht? Haben sie auch schön kapiert. Jetzt ist noch, also in der Bundeswehr, nicht, haben wir noch diesen sogenannten Traditionserlass, durch welchen diese geregelt wird, nicht, die Tradition. Und zwar bedeutet die, dass der Soldat sich ruhig mal an unserer Vergangenheit erinnern darf, nicht, das heißt also nur an schöne Stellen der Vergangenheit, ne? Zum Beispiel letzten Krieg. Da haben doch deutsche Soldaten mehrmals gegen die Führung, nicht, auch der Offiziere zum Schluss, nicht, haben sie doch da richtig Krach geschlagen, nicht, und das ist jetzt schön zum Erinnern. Herrschaften, aber sowas muss natürlich eine Ausnahme bleiben, nicht, das ist klar. Außerdem ist da noch Tradition, dass wir der alte Orden und Ehrenzeichen wieder tragen dürfen, nicht, aber nicht alle. Goldene HJ-Abzeichen ist zum Beispiel noch nicht wieder erlaubt, aber das ist ja nicht so schlimm, nicht, weil da wart ihr ja sowieso noch nicht auf der Welt, nicht, oder höchstens so in eure Windeln da zugange. Ja, denn ist noch was, de Fahnen. Also wir haben ja auch hier eine Regimentsfahne, nicht, die wir von Bundespräsident geschenkt gekriegt haben. Nicht, wenn er vereidigt wird, könnt ihr euch das Ding mal begucken. Na, diese Fahne hat eine tiefe Bedeutung, die weit über sie hinausreicht. Denn die Fahne ist ja die Ehre der Truppe. Nicht, deshalb wird sie auch nur bei feierlichen Anlässen gezeigt. Nicht, der andere Tage steht sie im Zimmer von Regimentskommandeur, so da an Aktenschrank angelehnt, ne? Mit so einer Hülle drumherum. Und ja, aber jetzt haben wir also nicht, wisst ihr Bescheid, die Tradition, nicht, ist also dafür da, dass sich der Soldat da schön dran festhalten kann, nicht, und sorgt sie dafür, dass wir eines Tages, wenn auch uns einmal der kühle Rasen da über uns ist, nicht, dass dann auch der zukünftige Geschlechter über uns schöne Geschichten erzählen, nicht, und wir vielleicht auch noch richtig berühmt werden, nicht, das ist dann der Totentatenruhm, nicht, hängt ja in der S-Baracke 4, müsst ihr mal gucken, nicht, dieses schöne Gedicht da an der Wand, nicht, und das ist noch von der alten Germanen weg, nicht, der Totentatenruhm, nicht, das ist ja immer eine wunderbare Sache. So, jetzt warten wir, was haben wir noch hier? Lass mal am Zettel gucken. Jo, hier, siehst du, da ist noch eine Kleinigkeit, nämlich der sogenannte Wehrbeauftragte. Das ist, wollen wir sagen, so eine Art Kundendienst, nicht? Und besteht aus einem Mann, der ist zwar nur Politiker, nicht, also Zivilist, aber eben doch für der Reklamationen der Truppe zuständig. Nicht zum Beispiel, wenn ein von ihnen das Essen hier nicht bekommt, nicht, oder wenn er sonst ein Querulant ist, nicht, dann kann der sich bei diesen Wehrbeauftragten beschweren, nicht, und dann wird er ja sehen, was er davon hat. Nicht, meine Herrschaften, ich bin ein Soldat der ersten Stunde, Nicht wissen Sie ja Bescheid, nicht? Und seit den letzten Jahren habe ich nur mit Rekruten zu tun, nicht? Bei mir hat es noch nie mal Malessen gegeben, nicht? Hat sich auch noch kein Aas über mich beschwert. Aber wenn einer von euch Herrschaften belieben sollte, bitteschön, hier ist euer gutes Recht, nicht? Da können Sie auf die Schreibstube gehen, nicht? Da müssen die Ihnen direkt noch die Adresse von diesem Wehr... Dingens da, nicht? Von diesem Beauftragten, nicht? Müssen die rausrücken, nicht? Da sind sie verpflichtet für. Aber, ich meine, wenn ich der Mann wäre, nicht? Der sich über mir beschweren will, Junge, du, da würde ich mich aber erstmal in eine andere Einheit versetzen lassen, bevor ich den Brief abschicken täte. So Dampf hätte ich da vor mir. Ne? Ich bin von Natur ein friedlicher Mensch, nicht? Aber ich bin Soldat von Beruf, können Sie alle fragen, nicht? Und auf meine Arbeit lasse ich nichts kommen, nicht? Wenn unsere Bundeswehr nämlich ihre große Aufgabe hier Erfüllung gewähren soll, dann genügt das nicht, wenn der Verteidigungsminister alleine abschreckend wirkt, nicht? Sondern dann muss jeder Einzelne von uns an seinen Posten auch abschrecken, nicht? Und das werden wir Ihnen schon beibringen. So, jetzt also fertig machen zur Putz- und Flickstunde, alles auf und weggetreten.